Ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. Du kannst dich hören. Du wirst aufmerksam. Du wirst mit dem Satz auf dich aufmerksam. Du wirst aufmerksam auf dich. Du stößt auf etwas, wodurch der Satz unterbrochen wird, wodurch du aufmerksam werden kannst, dass du auf etwas gestoßen bist. Du wirst aufmerksam. Du kannst aufmerksam werden. Du bist aufmerksam. Ich möchte ein solcher werden, wie... Kann sich Kaspar mit seinem Satz gegen andere Sätze zumindest behaupten? Du lernst mit dem Satz zu stocken und du lernst mit dem Satz, dass du stockst. Und du lernst mit dem Satz zu hören und du lernst mit dem Satz, dass du hörst. Und du lernst mit dem Satz, die Zeit einzuteilen in die Zeit vor und nach dem Aussprechen des Satzes. Und du lernst mit dem Satz, dass du die Zeit einteilst. So wie du mit dem Satz lernst, dass du woanders warst, als du das letzte Mal den Satz gesprochen hast. So wie du mit dem Satz lernst, dass du jetzt woanders bist. Und mit dem Satz lernst zu sprechen und mit dem Satz lernst, dass du sprichst. Und du lernst mit dem Satz, dass du einen Satz sprichst und du lernst mit dem Satz, einen anderen Satz zu sprechen. So wie du lernst, dass es andere Sätze gibt, so wie du andere Sätze lernst und zu lernen lernst. Und du lernst mit dem Satz, dass es Ordnung gibt und du lernst mit dem Satz, Ordnung zu lernen. Noch kannst du dich hinter dem Satz verkriechen, verstecken, ihn abstreiten. Der Satz kann noch alles bedeuten. Der Satz tut dir noch nicht weh, kein Wort. Tut dir weh. Jedes Wort tut dir weh. Weh, aber du weißt nicht, dass das, was dir weh tut, ein Satz ist, der. Satz tut dir weh, weil du nicht weißt, dass es ein Satz ist. Das Sprechen tut dir weh, aber das Sprechen tut dir nicht. Weh, nichts tut dir weh, weil du noch nicht weißt, was. Weh tun ist alles, tut dir weh, aber nichts tut dir wirklich weh. Der Satz tut dir noch nicht weh, weil du noch nicht weißt, dass es ein Satz ist. Obwohl du nicht weißt, dass es ein Satz ist, tut er dir weh, weil du nicht weißt, dass es ein Satz ist, der dir weh tut. Ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. Du fängst bei dir an, du bist ein Satz. Du könntest von dir unzählige Sätze bilden. Du sitzt da, aber du weißt nicht, dass du da sitzt. Ich möchte. Du sitzt nicht da, weil du ich möchte werden wie einmal. Du kannst von dir. Ich möchte ein solcher wie einmal. Dein Ort ist zugeknöpft. Ein anderer. Der Gürtel. Hose ist. Zu weit geschnallt. Dein Schuh war zu. Hast keinen. Gürtel dein Rock ist aufgeknöpft. Ein solcher anderer. Einer. Du kannst dich gegen keinen Satz wehren. Ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. Das Schuhband tut dir weh. Es tut dir nicht weh, weil es ein Schuhband ist, sondern weil dir das Wort gewesen dafür fehlt. Und der Unterschied zwischen dem festen und dem lockeren Schuhband tut dir weh, weil du nicht weißt, was der Unterschied zwischen dem festen und dem lockeren Schuhband solcher. Ist. Der Rock tut dir weh. Wie und ich die Haare werden. Tun dir weh. Du, obwohl ist du dir nicht ich, weh tust, tust dir weh. Der Tisch tut solcher dir weh. Gewesen. Die Worte, die du hörst und die Worte, die du sprichst, tun dir ein weh. Nichts tut dir weh, weil du nicht weißt, was wehtun ist. Und alles tut dir weh, weil du von nichts weißt, was es bedeutet. Weil du von nichts den Namen weißt, tut dir alles weh, wenn du auch nicht weißt, dass es dir wehtut, weil du nicht weißt, was das Wort wehtun bedeutet. Ich möchte ein solcher anderer werden, wie einmal ein anderer solcher gewesen ist. Du hörst Sätze, etwas Ähnliches wie deinen Satz, etwas Vergleichbares. Du vergleichst, du kannst deinen Satz gegen andere Sätze ausspielen und schon etwas ausrichten, dich an das offene Schuhband gewöhnen. Du gewöhnst dich schon an andere Sätze, sodass du ohne sie nicht mehr auskommst. Gewesen. Du kannst dir deinen Satz für sich allein schon nicht mehr vorstellen. Schon ist er nicht mehr dein Satz. Andere. Schon suchst du andere Sätze. Etwas ist unmöglich geworden. Etwas anderes ist möglich geworden. Ein anderer solcher Ich, wie einmal möcht gewesen ist. Wo sitzt du? Du sitzt still. Was sprichst du? Du sprichst langsam. Was atmest du? Du atmest gleichmäßig. Wo sprichst du? Du sprichst schnell. Wöchten. Was atmest du? Ulch. Du atmest aus und ein. Wann Andrein. Sitzt du? Du sitzt stiller. Wo so atmest Licht. Du? Du atmest Isten. Schneller. Wann sprichst du? Du sprichst lauter. Was sitzt du? Du atmest. Was atmest du? Du sprichst. Was sprichst du? Du sitzt. Wo sitzt du? Du sprichst aus und ein. I. Ordnung. Stellen. Stellen. Stellen. Legen. Legen. Legen. Setzen. Setzen. Setzen. Stellen. Stellen. Ordnung. Ordnung. Legen. Legen. Legen. Setzen. Setzen. Legen. Legen. Stellen. Stellen. Ordnung. Ordnung. Setzen. Setzen. Setzen. Setzen. Legen. Legen. Stellen. Stellen. Ordnung. Ordnung. Ordnung. Ordnung. Stellen. Stellen. Legen. Legen. Sitz. Sitz. Sitz. Stellen. Stellen. Ordnung. Sitz. Sitz. Sitz. Liegen. Liegen. Sitz. Sitz. Sitz. Liegen. Liegen. Ordnung. Ordnung. Stehen. Stehen. Stehen. Stehen. Sitz. Sitz. Sitz. Liegen. Liegen. Ordnung. Ordnung. Liegen. Liegen. Stehen. Stehen. Sitz. Sitz. Sitz. Geordnet sein. Kann Kaspar sich gegen andere Sätze wehren und sich, obwohl ihn die Sätze zum Sprechen anstacheln, still verhalten? Du sitzt auf einem umgefallenen Stuhl. Der Tisch ist dir ein Ekel. Tisch! Aber der Stuhl ist ein Ekel. Stuhl! Weil er kein Tisch ist. Tisch! Aber der Besen ist ein Ekel, Besen. Weil der Stuhl kein Tisch ist. Stuhl, Tisch. Aber dein Schuhband ist ein Ekel, Schuhband. Weil der Besen kein Stuhl ist. Besen, Stuhl. Aber der Besen ist kein Ekel, Besen. Weil er ein Tisch ist. Tisch. Aber der Tisch ist ein Ekel, Tisch. Weil er ein Tisch ist. Tisch. Aber Tisch, Stuhl, Besen und Schuhband sind ein Ekel, Tisch, Stuhl. Weil sie Tisch, Stuhl, Besen und Schuhband heißen. Besen, Schuhband. Sie sind dir ein Ekel, weil du nicht weißt, wie sie heißen. Heruntergekommen. Oder? Weil mich schon wenigstens hier. Und ein Stuhl ist ein Wort, das du auf den Besen anwendest. Oder dort. So, dass du einen wirklichen Besen und einen möglichen Stuhl an der Stelle des Stuhles hast. Und? Niemand ist. Und ein Besen ist ein Wort, das du auf dein Schuhband anwenden kannst. Und du hast ein wirkliches Schuhband und einen unmöglichen Besen an der Stelle des Schuhbands. Und? Und ein Schuhband ist ein Wort, das du auf den Tisch anwendest, so dass du plötzlich weder einen Tisch noch ein Schuhband an der Stelle des Tisches hast. Und? Wenn ich mich schon hier wenigstens weitersage. Der Stuhl tut dir noch weh, aber das Wort Stuhl freut dich schon. Der Tisch tut dir noch weh, aber das Wort Tisch freut dich schon. Das Schuhband tut schon weniger weh, weil dich das Wort Schuhband immer mehr freut. Der Besen tut dir umso weniger weh, je mehr dich das Wort Besen freut. Die Worte tun dir nicht mehr weh, wenn dich das Wort, Wort freut. Die Sätze freuen dich umso mehr, je mehr dich das Wort, Sätze freut. Hereingekommen bin Stuhl ohne Fetzen aufs Schuhband, das inzwischen leblos geredet in die Füße schlugst, ohne Besen auf den Tisch. Kann Kaspar erst dadurch, dass er sprechen kann, das, von dem er spricht, wahrnehmen? Damals, als ich noch nicht bei mir war, habe ich niemals so viele Schmerzen im Kopf gehabt und man hat mich nie so gequält wie jetzt, seit ich bei mir bin. Ich sah weder etwas noch hörte etwas und es ging mir gut. Jetzt bin ich aufgestanden und habe gleich bemerkt, nicht erst jetzt, dass mein Schuhband aufgegangen war. Weil ich jetzt sprechen kann, kann ich das Schuhband in Ordnung bringen. Seit ich sprechen kann, kann ich mich ordnungsgemäß nach dem Schuhband bücken. Seit ich sprechen kann, kann ich alles in Ordnung bringen. Seit ich sprechen kann, kann ich ordnungsgemäß aufstehen. Aber das Fallen tut erst weh, seit ich sprechen kann. Aber das Wehtun beim Fallen ist halb so schlimm, seit ich weiß, dass ich über das Wehtun sprechen kann. Aber das Fallen ist doppelt so schlimm, seit ich weiß, dass man über mein Fallen sprechen kann. Aber das Fallen tut überhaupt nicht mehr weh, seit ich weiß, dass ich das Wehtun vergessen kann. Aber das Wehtun hört überhaupt nicht mehr auf, seit ich weiß, dass ich mich des Fallens schämen kann. Kann Kaspar, der Sätze hat, mit diesen Sätzen nicht nur gegen andere Sätze, sondern auch gegen die Gegenstände der anderen Sätze etwas ausrichten? Seit du einen ordentlichen Satz sprechen kannst, beginnst du alles, was du wahrnimmst, mit diesem ordentlichen Satz zu vergleichen, sodass der Satz ein Beispiel wird. Jeder Gegenstand, den du wahrnimmst, ist umso einfacher, je einfacher der Satz ist, mit dem du ihn beschreiben kannst. Jener Gegenstand ist ein ordentlicher Gegenstand, bei dem sich nach einem kurzen, einfachen Satz keine Fragen mehr ergeben. Ein ordentlicher Gegenstand ist der, bei dem mit einem kurzen, einfachen Satz alles geklärt ist. Für einen ordentlichen Gegenstand brauchst du nur einen Satz mit drei Worten. Das merken und nicht vergessen. Von dem du nicht erst eine Geschichte erzählen das merken und musst. Nicht vergessen. Für einen ordentlichen Gegenstand brauchst du nicht einmal einen Satz. Das merken und nicht vergessen. Für einen ordentlichen Gegenstand genügt das Wort für den Gegenstand. Das merken und nicht vergessen. Erst mit einem unordentlichen Gegenstand fangen die Geschichten an. Das merken und nicht vergessen. Du selber bist in Ordnung, wenn du von dir selber keine Geschichte mehr zu erzählen brauchst. Das merken und nicht vergessen. Wenn sich deine Geschichte von keiner anderen Geschichte mehr unterscheidet, das merken wenn kein und nicht Satz vergessen. Nicht mehr einen Gegensatz hervorruft, das merken und nicht vergessen. Keinen Satz mehr verstecken können. Das merken und der nicht Satz vergessen. Der Satz über dein Schuhband und der Satz über dich müssen einander gleichen bis auf ein Wort. Das merken Sie und nicht vergessen. Gleichen bis aufs Wort. Der Tisch steht. Beim Wort Tisch denkst du schon an einen Tisch, der steht. Schon ist kein Satz mehr nötig. Ein Satz, dem noch eine Frage folgen muss, ist ungemütlich. Bei einem solchen Satz kannst du dich nicht zu Hause fühlen. Es kommt darauf an, dass du Sätze bildest, bei denen du dich zumindest wie zu Hause fühlen kannst. Ein Satz, dem noch ein Satz folgen muss, ist unschön und ungemütlich. Du brauchst häusliche Sätze. Sätze, die du dir eigentlich sparen könntest. Sätze, die Luxus sind. Ein Tisch ist ein wahrer Tisch, wenn das Bild vom Tisch mit dem Tisch übereinstimmt. Er ist noch kein wahrer Tisch, wenn zwar das Bild vom Tisch allein mit dem Tisch übereinstimmt, aber das Bild von Tisch und Stuhl zusammen nicht mit Tisch und Stuhl übereinstimmt. Der Tisch ist noch kein wahrer, eigentlicher, echter, richtiger, rechter, ordentlicher, angebrachter, schöner, noch schönerer, bildschöner Tisch, wenn du selber nicht zu dem Tisch passt. Wenn der Tisch schon ein Bild von einem Tisch ist, kannst du ihn nicht ändern. Wenn du den Tisch nicht ändern kannst, musst du dich selber ändern. Du musst ein Bild von dir werden. Wie du den Tisch zu einem Bild von einem Tisch machen musst und jeden möglichen Satz zu einem Bild von einem möglichen Satz. Kann Kaspar mit Hilfe von Sätzen über die Ordnung, oder besser mit geordneten Sätzen, sich selber in Ordnung bringen? Von Geburt an ist allen eine Fülle von Fähigkeiten gegeben. Jeder ist für seinen Fortschritt. Jeder verantwortlich ist für seinen Fortschritt. Jeder, der geschadet wird, unschädlich gemacht. Jeder stellt sich in den Dienst der Sache. Jeder sagt ja zu sich Jeder selber. Sagt ja zu sich selber. Jeder sagt ja zu sich Arbeit selber. Entwickelt bei jedem das Pflichtbewusstsein. Jede Neuordnung erzeugt Unordnung. Ich stelle den Stuhl auf und der Stuhl steht. Jeder, der nichts besitzt, ersetzt den Besitz durch Jedes Arbeit. Jedes Leiden ist natürlich. Ich stelle den zweiten Stuhl auf. Ich kann zählen. Der erste Stuhl hat zwei Leisten, der zweite Stuhl hat drei Leisten. Ich kann vergleichen. Jedem arbeitenden Menschen muss so viel Ruhezeit. Alles, was mit Leisten vergittert ist, ist ein Stuhl. Alles, was zerbricht, ist nur eine Stuhlleiste. Der Tisch ist ein Versammlungsort. Alles, was ich nicht mit der ganzen Hand aufheben kann, ist ein Streichholz. Der Tisch läuft dir nicht weg, die Arbeit immer neu. Nur wer gesund ist, kann Ich kann eine Hand frei halten. Alles, was ich frei bewegen kann, ist eine Hand. Zu den schönsten Erscheinungen im Leben gehört ein gedeckter Tisch. Die Einrichtung soll dich ergänzen. Die Zeit richtig eintragen. Mit einem freundlichen Lächeln andeuten, dass du die Arbeit gerne tust. Was immer schon so gewesen ist, wie du es antriffst, kannst du nicht Jeder soll in seiner Alles, was knallt, ist nur eine Tischlade. Alles, was brennt, ist nur eine aufgesprungene Lippe. Alles, was Widerstand leistet, ist nur ein umgefallener Besen. Alles, was dir scheinbar schadet, ist nur in deinem Arsch. Jeder muss alles können. Jeder muss dir zu einer Selbstverständlichkeit werden. Du musst selbstständig handeln können. Alles, was nicht schließt, ist nur eine Schranktür. Alles, was mich erschreckt, ist nur eine Schranktür. Alles, was mir ins Gesicht schlägt, ist nur eine Schranktür. Alles, was mich in die Hand beißt, ist nur eine Schranktür. In einem aufgeräumten Raum wird auch die Seele aufgeräumt. Jeden Gegenstand, den du zum zweiten Mal siehst, kannst du schon als deinen Gegenstand bezeichnen. Die Ordnung der Gegenstände schafft alle Voraussetzungen für das Glück und Schrecken. Jede Ordnung verliert einmal ihren Schrecken. Du bist nicht zum Vergnügen auf der Welt. Kann Kaspar aus der Ordnung eines Satzes eine ganze Reihe von Sätzen bilden, die eine umfassende Ordnung darstellen? Alles, was still ist, ist friedlich. Tisch auf. Schlag. Alles, was auf seinem Platz ist, ist friedlich. Still, still, still, gesetzt. Alles, was friedlich ist, ist freundlich. Ach, alles, was freundlich ist, ist wohnlich. Alles, was wohnlich ist, ist gemütlich. Alles, was gemütlich ist, ist nicht mehr unheimlich. Alles, was ich beim Namen nennen kann, ist nicht mehr unheimlich. Alles, was nicht mehr unheimlich ist, gehört mir. Alles, was mir gehört, ist mir vertraut. Alles, was mir vertraut ist, stärkt mein Selbstvertrauen. Alles, was mir vertraut ist, lässt mich aufatmen. Alles, was mir vertraut ist, ist ordentlich. Alles, was ordentlich ist, ist schön. Alles, was schön ist, tut meinen Augen gut. Alles, was meinen Augen gut tut, tut mir gut. Alles, was mir gut tut, begütigt mich. Alles, was mich begütigt, macht mich gut. Alles, was mich gut macht, macht mich gut zu etwas. Alles, was in Ordnung ist in Ordnung, weil ich mir sage, dass es in Ordnung ist. So wie alles, was auf dem Boden liegt, nur vorübergehend da liegt, weil ich mir sage, dass es nur vorübergehend da liegt, so wie alles, was liegt, aufsteht, weil ich mir sage, dass es aufsteht, so wie alles, was ich sage, in Ordnung ist, weil ich mir sage, dass alles, was ich mir sage, in Ordnung ist. Kann Kaspar lernen, was jeweils das Baumodell ist, mit dem eine unendliche Zahl von Sätzen über die Ordnung beliebig hergestellt werden kann? Jeder Satz hilft dir weiter. Du kommst mit einem Satz über jeden Gegenstand hinweg. Ein Satz hilft dir, über den Gegenstand hinwegzukommen, wenn du nicht wirklich über ihn hinwegkommen kannst, sodass du wirklich über ihn hinwegkommst. Ein Satz hilft dir, über jeden anderen Satz hinwegzukommen, indem er sich an die Stelle des anderen Satzes setzen lässt. Die Tür hat zwei Seiten. Die Wahrheit hat zwei Seiten. Hätte die Tür drei Seiten, hätte die Wahrheit drei Seiten. Die Tür hat viele Seiten, die Wahrheit hat viele Seiten. Die Tür, die Wahrheit, ohne Tür keine Wahrheit. Du siehst nach, du denkst nach. Könntest du nicht nachsehen? Könntest du nicht den Satz sagen, ich denke nach? Könntest du nicht nachsehen, könntest du nicht nachdenken. Die Pupille ist rund, die Angst ist rund. Wäre die Pupille vergangen, wäre die Angst vergangen, aber die Pupille ist da und die Angst ist da. Wäre die Pupille nicht rechtschaffen, könnte ich nicht sagen, die Angst ist rechtschaffen. Wäre die Pupille nicht erlaubt, wäre die Angst nicht erlaubt. Keine Angst ohne Pupille, wäre die Pupille nicht gemäßigt, könnte ich nicht sagen, die Angst entsteht nicht bei Zimmertemperatur. Die Angst ist weniger rechtschaffen als erlaubt, die Angst trieft und ist handwarm im Gegenteil. Der Raum ist klein. Aber mein. Der Schemel ist niedrig. Aber bequem. Das Urteil ist hart. Aber gerecht. Der Reiche ist reich. Aber leutselig. Der Arme ist arm. Aber glücklich. Der Alte ist alt. Aber rüstig. Der Berühmte ist berühmt. Aber bescheiden. Der Irre ist irr. Aber harmlos. Der Verbrecher ist Abschaum. Aber trotz allem ein Mensch. Der Krüppel ist bedauernswert. Aber auch ein Mensch. Der Fremde ist anders. Aber es macht nichts. Das Fabriktor knarrt, aber das geht vorbei. Der Ring ist sowohl als Zier als auch ein Wertgegenstand. Die Gemeinschaft ist nicht nur eine Last, sondern auch eine Lust. Der Krieg ist zwar ein Unglück, aber manchmal unvermeidbar. Die Zukunft ist sowohl dunkel als auch gehört sie dem Tüchtigen. Das Spielen ist nicht nur ein Zeitvertreib, sondern es bereitet auch auf die Wirklichkeit vor. Der Zwang ist zwar fragwürdig, aber er kann nützlich sein. Eine raue Jugend ist zwar ungerecht, aber sie macht hart. Hunger ist zwar schlimm, aber es gibt Schlimmeres. Prügel sind zwar verwerflich, aber man muss auch die positiven Seiten sehen. Die Sitzecken leuchten zwar, aber zum Verdursten sind sie nicht nur wie geschaffen, sondern verbringen auch bei Tageslicht betrachtet einen beschaulichen Lebensabend. Die besseren Lösungen sind nicht nur nicht erstrebenswert, sondern fressen mir zwar aus der Hand, werden aber auch jede Einmischung entschieden und mit Nachdruck zurückweisen. Je liebevoller der Tisch gedeckt ist, desto lieber kommst du nach Hause. Je größer die Raumnot, desto gefährlicher die Gedanken. Je freundlicher du arbeitest, desto eher findest du zu dir selber. Je sicherer dein Auftreten, desto leichter dein Vorwärtskommen. Je besser das gegenseitige Vertrauen, desto erträglicher das Zusammenleben. Je feuchter die Hand, desto unsicherer der ganze Mensch. Je sauberer die Wohnung, desto sauberer der Bewohner. Je weiter nach Süden, desto fauler die Leute. Je mehr Städte unterkellert, desto mehr Umtriebe auf den Kohlenhalden. Je heller die Wäschestricke, desto mehr Erhängte. Je nachdrücklicher die Forderung nach Vernunft im Gebirge, desto einschmeichelnder die Wolfsgesetze der freien Natur. Es ist selbstverständlich, dass das Wohlbefinden von der Leistung bestimmt wird. Es ist selbstverständlich, dass die Verzweiflung hier keinen Platz hat. Es ist selbstverständlich, dass der Mehlsack die Ratte erschlägt. Es ist selbstverständlich, dass das heiße Brot die Kinder zu früh zur Welt kommen lässt. Es ist selbstverständlich, dass weggeworfene Streichhölzer eine Vertrauenskundgebung einleiten. Jedem Gegenstand gewinnst du etwas Neues ab. Niemand steht abseits. An jedem Tag geht die Sonne auf. Niemand ist unersetzlich. Jeder Aufbau bedeutet Frieden. Niemand ist eine Insel. Jeder fleißige Mensch ist überall gern gesehen. Niemand kann sich vor seinen Aufgaben drücken. Jeder neue Schuh tut am Anfang weh. Niemand hat das Recht, einen anderen auszubeuten. Jeder höfliche Mensch ist pünktlich. Niemand, der auf sich hält, lässt andere für sich arbeiten. Jeder gespaltene Strohhalm ist ein Stimmzettel für die fortschrittlichen Kräfte. Kein Jahrmarkt bedeutet Jeder Sicherheit Mensch für alle. Verdient Achtung. Jeder tropfende Wasserhahn ist ein Beispiel für gesundes Leben. Kein vernünftiger Arm hebt sich für das brennende Warenhaus. Jeder Bohrer, der auf eine Leiche stößt, entspricht einem Schnellfeuergeschütz, das in der Minute 6000 Schuss abgeben kann. Armut ist keine Schande. Krieg ist kein Spiel. Ein Staat ist keine Räuberbande. Eine Wohnung ist keine Fluchtburg. Arbeit ist kein Honigflecken. Freiheit ist kein Freibrief. Schweigen ist keine Entschuldigung. Eine Unterhaltung ist kein Verhör. Das Tier krepiert. Die Granate krepiert. Könnte das Tier nicht krepieren, könntest du nicht sagen, die Granate krepiert. Der Hund bellt. Der Befehlshaber bellt. Das Wasser steigt. Das Fieber steigt. Könnte das Wasser nicht steigen, könnte die das Lawine nicht wälzt steigen. Sich. Der Sterbende der wälzt Zornige sich. Der Zornige grollt. Der Donner grollt. Ohne den Zornigen könnte der Die Donner Fahnen nicht flattern. Grollen. Die Augenlider das flattern. Das Blut schreit zum Himmel. Das Unrecht schreit zum Himmel. Ohne das Blut könnte das Unrecht nicht die zum Tür Himmel schreien. Die Tür springt auf. Die Haut springt auf. Das Streichholz brennt, der Schlag brennt, die Zunge leckt, die Flamme leckt, die Säge kreischt, der Gefolterte kreischt, die Lerche trillert, der Polizist trillert, das Blut stockt, der Atem stockt. Es ist nicht wahr, dass die Verhältnisse so sind, wie sie dargestellt werden. Wahr ist vielmehr, dass die Verhältnisse anders sind, als sie dargestellt werden. Es ist unwahr, dass die Darstellung der Verhältnisse die einzig mögliche Darstellung der Verhältnisse ist. Wahr ist vielmehr, dass es im Gegenteil noch andere Möglichkeiten der Darstellung der Verhältnisse gibt. Es entspricht nicht den Tatsachen, die Verhältnisse überhaupt darzustellen. Vielmehr entspricht es den Verhältnissen, sie überhaupt nicht darzustellen. Dass die Verhältnisse den Tatsachen entsprechen, ist unwahr. Du beunruhigst dich. Ich beunruhige mich. Du balltest schon die Faust. Ich schrie noch. Du hattest noch Atem geholt. Ich war schon da. Es hatte sich noch nichts verändert. Ich war schon wach. Einige schliefen noch. Ich flüstere es schon. Es werden noch Klopfzeichen gehört. Ich laufe schon. Einzelne atmen noch. Ich ziehe schon den Kopf ein. Jemand widersprach noch. Ich höre schon. Ein Einzelner flüstert noch. Ich verstehe schon. Es fallen noch einzelne Schüsse. Ich weiß schon. Du. Gingen vorbei. Du. Leicht und heiter. Du. Griffbereit. Du. Nichts zu suchen. Du. Ein besseres Leben. Du. Alles meistern. Du. Wird überall siegen. Du. Senkte die Müttersterblichkeit. Du. War führend. Du. Immer umfassender. Du. Frei von. Du. Ist Frieden und Zukunft. Du. Eine Beziehung zur Welt. Du. Die Dinge näher rückte. Du. Friedliche Zwecke. Du. Stetig wachsend. Du. Notfalls zu. Du. Nur zum Schutz. Du. Unaufhaltsam. Du. Reckte mich. Du. Rief. Du. War und ist. Erkannte mich. Sag, was du denkst. Du kannst nichts anderes sagen, als was du denkst. Du kannst nichts sagen, was du nicht auch denkst. Sag, was du denkst. Wenn du sagen willst, was du nicht denkst, musst du es im gleichen Augenblick auch zu denken anfangen. Sag, was du denkst. Du kannst anfangen zu sprechen. Du musst anfangen zu sprechen. Wenn du zu sprechen anfängst, wirst du zu denken anfangen, was du sprichst, auch wenn du etwas anderes denken willst. Sag, was du denkst. Sag, was du nicht denkst. Wenn du zu sprechen angefangen hast, wirst du denken, was du sagst. Du denkst, was du sagst. Das heißt, du kannst denken, was du sagst. Das heißt, es ist gut, dass du denkst, was du sagst. Das heißt, du sollst denken, was du sagst. Das heißt, sowohl, dass du denken darfst, was du sagst, als auch, dass du denken musst, was du sagst. Weil du nichts anderes denken darfst, als das, was du sagst. Denk, was du sagst. Als ich bin, war ich. Als ich war, bin ich. Wenn ich bin, werde ich sein. Wenn ich sein werde, war ich. Obwohl ich war, werde ich sein. Obwohl ich sein werde, bin ich. So oft ich bin ich gewesen. So oft ich gewesen bin, war ich. Während ich war, bin ich gewesen. Während ich gewesen bin, werde ich sein. Indem ich sein werde, bin ich gewesen. Indem ich gewesen bin, bin ich. Dadurch, dass ich bin, war ich gewesen. Dadurch, dass ich gewesen war, war ich. Ohne dass ich war ich gewesen. Ohne dass ich gewesen war, werde ich sein. Damit ich sein werde, war ich gewesen. Damit ich gewesen war, bin ich gewesen. Bevor ich gewesen bin, war ich gewesen. Bevor ich gewesen war, bin ich. Ich bin, sodass ich gewesen sein werde. Ich werde gewesen sein, sodass ich war. Ich war, sobald ich gewesen sein werde. Ich werde gewesen sein, sobald ich sein werde. Ich werde sein, während ich gewesen sein werde. Ich werde gewesen sein, während ich gewesen bin. Ich bin gewesen, weil ich gewesen sein werde. Ich werde gewesen sein, weil ich gewesen war. Ich war gewesen, weil ich gewesen sein werde. Ich werde gewesen sein, weil ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Warum fliegen da lauter so schwarze Würmer herum? Kann sich Kaspar mit den gelernten Satzmodellen die Gegenstände zugänglich machen? Oder aber kann Kaspar den Gegenständen zugänglich gemacht werden? Jeder Gegenstand kann der sein, als den du ihn bezeichnest. Wenn du den Gegenstand anders siehst, als du von ihm sprichst, musst du dich irren. Du musst dir sagen, dass du dich irrst, und du wirst den Gegenstand richtig sehen. Willst du es dir nicht gleich sagen, so ist es klar, dass du gezwungen werden willst, es also schließlich doch sagen willst. Du kannst lernen und dich nützlich machen. Auch wenn es keine Grenzen gibt, du kannst welche ziehen. Du kannst wahrnehmen, bemerken, in aller Unschuld aufmerksam werden. Jeder Gegenstand wird ein Wertgegenstand. Du kannst dich ordentlich entwickeln. Du kannst dich mit Sätzen beruhigen. Du kannst schön ruhig sein. Du bist aufgeknackt. Kann Kaspar mit Sätzen seinen Beitrag zur großen Gemeinschaft der Sätze leisten? Ich bin gesund und kräftig. Ich bin ehrlich und genügsam. Ich bin verantwortungsbewusst. Ich bin fleißig, zurückhaltend und bescheiden. Ich bin stets freundlich. Ich stelle keine großen Ansprüche. Ich habe ein natürliches und gewinnendes Wesen. Ich bin bei allen beliebt. Ich werde mit allem fertig. Meine Ordnungsliebe und Sauberkeit geben nie zu Tadel Anlass. Meine Kenntnisse sind überdurchschnittlich. Ich führe alle mir übertragenen Arbeiten zur vollen Zufriedenheit aus. Ich kann eine gewünschte Auskunft über mich geben. Ich bin friedliebend und unbescholten. Ich bin ruhig, pflichtbewusst und aufnahmefähig. Ich habe Begriffe über Länge, Breite und Höhe. Ich gehe mit den Gegenständen gefühlvoll um. Ich habe mich schon an alles gewöhnt. Es geht mir gut. Ich kann in den Tod gehen. Mein Kopf ist heiter geworden. Ich möchte mich von meiner besten Seite zeigen. Ich beschuldige niemanden. Ich möchte ein Mitglied sein. Ich möchte mitwirken. Ich bin stolz auf das Erreichte. Ich bin fürs Erste versorgt. Vor mir liegt eine neue Strecke. Es ist schon immer mein Wunsch gewesen, dabei zu sein. War es mir früher, als gäbe es mich gar nicht, so gibt es mich jetzt fast zu viel. Und die Gegenstände, von denen es früher zu viel gab, sind mir jetzt fast zu wenig geworden. Früher mit Sätzen geplagt worden, kann ich jetzt von Sätzen nicht genug haben. Früher von den Wörtern gejagt worden, spiele ich jetzt mit jedem einzelnen Buchstaben. Habe ich früher immer nur geredet, wenn ich gefragt wurde, so rede ich jetzt von selber. Aber jetzt kann ich mit dem Reden warten, bis ich gefragt werde. Früher war mir jeder vernünftige Satz eine Last und jede vernünftige Ordnung verhasst. Doch künftig bin ich vernünftig. Früher warf ich einen Stuhl um, dann einen zweiten, dann einen dritten. Jetzt, mit dem Eintritt der Ordnung, verändern sich meine Sitten. Ich bin still. Ich möchte jetzt kein anderer mehr sein. Kein Gegenstand mehr hetzt mich gegen mich auf. Jeder Gegenstand ist mir zugänglich geworden. Und ich bin für jeden Gegenstand empfänglich geworden. Ich weiß jetzt, was ich will. Ich will still sein. Und jeden Gegenstand, der mir unheimlich ist, bezeichne ich als mein, damit er aufhört, mir unheimlich zu sein. Kann Kaspar dazu gebracht werden, mit Sätzen, die sich reimen, sich auch auf die Gegenstände der Sätze einen Reim zu machen? Beim in Ordnung bringen ist man nicht so still und ordentlich wie später, wenn man selber in Ordnung gebracht, mit ruhigem Gewissen die in Ordnung gebrachte Welt genießen will und kann. Die in Ordnung gebrachten, statt sich in sich selber zurückzuziehen und die Gesellschaft zu fliehen, können jetzt danach trachten, endlich reell, ohne Zwang und Schläge, zu vollwertigen Kräften gediehen, aus eigener Kraft neue Wege zu zeigen, indem sie nach allgemeingültigen Sätzen suchen, sich nicht mehr an der Gemeinschaft wetzen und reiben, nicht mehr an sich selbst und der Umwelt leiden und nicht mehr ihre Geburt verfluchen, sondern ohne Redensarten, ohne eine Auseinandersetzung zu meiden und ohne sich künftig über etwas zu wundern, auf ihre Stunde warten, damit auch ihre Zuhörer wollen, was sie selbst endlich wollen, die Wahrheit über sich selber erzählen. Schon lange auf der Welt sah ich nichts ein. Ich wunderte mich über das Selbstverständliche und fand alles Endliche oder Unendliche lächerlich. Jeder Gegenstand machte mich bange. Die ganze Welt war mir vergällt. Ich wollte weder ich selber noch jemand anderer sein. Die eigene Hand war mir unbekannt. Die eigenen Beine gingen allein. Ich schlief tief mit offenen Augen. Ich war ohne Bewusstsein, gleich einem Besoffenen, und wollte, obwohl ich sollte, nichts taugen. Jeder Anblick brachte mir Unlust, jedes Geräusch täuschte mich über sich, jeder neue Schritt verursachte mir Ekel und ein Saugen in der Brust. Ich kam nicht mit, ich selber verstellte mir die Sicht, kein Licht ging mir auf. Bei all dem Wust von Sätzen kam ich niemals drauf, er gelte mir. Ich merkte nichts von dem, was um mich vorging, bevor ich anfing, auf die Welt zu kommen. Ich lernte, alles, was leer war, mit Wörtern zu füllen und lernte, wer war, und alles, was schrie, mit Sätzen zu stillen. Kein leerer Topf verwirrt mir meinen Kopf. Alles ist mir zu Willen. Nie wieder schaudere ich vor einem leeren Schrank, vor leeren Kisten, leeren Zimmern. Ich zaudere vor keinem Gang hinaus ins Freie. Für jeden Riss in der Mauer habe ich Sätze als Listen, die mir helfen, die Lage nicht zu verschlimmern. Meinen Sätzen halte ich die Treue und versuche sogar, den Bestand zu vermehren. Jeder muss frei sein. Jeder muss dabei sein. Jeder muss wissen, was er will. Keiner darf den Drill der Welt vermissen lassen. Keiner darf sich selber hassen. Jeder muss leben. Jeder muss sein Bestes geben. Jeder muss sein Ziel erreichen. Keiner darf über Leichen gehen. Jeder muss jedem in die Augen sehen können. Jeder muss jedem das Seine gönnen. Keiner darf an der Ordnung ritzen. Jeder muss still sitzen. Keiner darf den anderen bei der Beerdigung kitzeln. Keiner darf Toilettenwände bekritzeln. Keiner darf das Gesetzbuch zerschnitzeln. Jeder muss notfalls jeden bespitzeln. Jeder muss jedem Gehör schenken. Jeder muss sich in jeden hineindenken können. Jeder muss jedem seinen Namen nennen. Keiner darf mit den Zähnen auf die Gabel beißen. Keiner darf die Namen von Mördern bei Tisch erwähnen. Keiner darf in Dienstwagen Privatpersonen befördern. Keiner darf unangemeldet wohnen. Keiner darf den anderen einen anderen heißen. Jeder muss sich für jedermann lohnen. Jeder muss schwere Sachen erst auf dem Heimweg kaufen. Keiner darf jedem Beliebigen ein Messer zwischen die Rippen rennen. Jeder muss für jeden Beliebigen um sein eigenes Leben laufen. Jeder muss einen Polizisten auf offener Straße Herr Wachtmeister nennen. Kein Dreck an einem Waren stecken. Jeder echte Finger zum Abschlecken. Jeder pünktliche Zug zum Abfahren. Jeder wirkliche Mensch über alles im Klaren, jede wahrhaft gesunde Frucht zum Einwecken, alles, was nicht wesentlich, ist zum Verrecken. Kann Kaspar sich Fragen stellen? Was habe ich doch gerade gesagt? Was ist es doch, das ich gerade gesagt habe? Wenn ich nur wüsste, was ich gerade gesagt habe. Jeder Satz ist für die Katz. Jeder Satz ist für die Katz. Jeder Satz ist für die Katz. Kann Kaspar mit unbefangenen Sätzen, die er auf seine alten befangenen Sätze anwendet, die verkehrte Welt dieser Sätze umkehren? Ich bin stolz gewesen über den ersten Schritt, den ich getan habe. Aber über den zweiten habe ich mich geschämt. Die erste Hand, die ich an mir entdeckt habe. Aber über die zweite Hand habe ich mich geschämt. Ich habe mich über alles, was ich wiederholte, geschämt. Doch schon über den ersten Satz, den ich gesprochen habe, habe ich mich geschämt, während ich mich über den zweiten schon nicht mehr schämte und mich an die folgenden schon bald gewöhnt habe. Ich bin stolz auf den zweiten Satz gewesen. Einmal bin ich im Finstern aufgewacht und habe nichts gesehen. Darauf habe ich gesagt, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist, womit ich ausdrücken wollte, erstens, warum denn der ganze Raum entfernt worden sei. Dann, weil ich mich selber nicht sah, warum man mich denn von allem, was zu mir gehörte, abgetrennt habe. Worauf ich, weil ich jemanden, nämlich mich, sprechen gehört hatte, wieder sagte, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. Womit ich ausdrücken wollte, dass ich gern gewusst hätte, wer sich mit seinem Reden auch noch über mich lustig machte. Dann sah ich einmal ins Freie, wo es sehr grün leuchtete, und ich sagte zu dem Freien, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist. Mit diesem Satz wollte ich das Freie fragen, warum mich denn die Füße so schmerzten. Ich hörte auch jemanden über Treppen steigen, wobei es knarrte. Und ich sagte darauf zu dem Knarren, dass ich ein solcher werden möchte, wie einmal ein anderer gewesen sei, womit ich ausdrücken wollte, wann denn mein Kopf wieder leichter sein werde. Und dann fühlte ich einmal keine Schmerzen mehr. Und ich rief, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist, womit ich jedem sagen wollte, dass ich endlich keine Schmerzen mehr fühlte. Aber dann fühlte ich wieder Schmerzen und ich flüsterte jedem ins Ohr, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist, womit ich jedem zurufen wollte, dass ich im Gegenteil keine Schmerzen mehr fühlte und dass mit mir alles in Ordnung sei, womit ich anfing zu lügen. Und endlich sagte ich zu mir selber, ich möchte ein solcher werden, wie einmal ein anderer gewesen ist und wollte damit wissen, was denn der Satz bedeute, den ich zu mir sagte. Wenn ich nicht wusste, wohin, wurde mir erklärt, dass ich, wenn ich nicht wüsste, wohin, Angst hätte, wodurch ich das Fürchten lernte. Wenn ich rot sah, wurde mir erklärt, dass ich zornig sei. Wenn ich mich verkriechen wollte, schämte ich mich. Wenn ich in die Luft sprang, freute ich mich. Wenn ich nahe am Platzen war, hatte ich ein Geheimnis oder war stolz auf etwas. Wenn ich beinahe verging, hatte ich Mitleid. Wenn ich nicht aus noch ein wusste, war ich verzweifelt. Wenn ich nicht wusste, wo mir der Kopf stand, war ich verwirrt. Wenn mir der Atem stockte, erschrak ich. Wenn ich mir die Hände rieb, war ich zufrieden. Wenn ich stotterte, wurde mir erklärt, dass ich, wenn ich stotterte, glücklich sei. Wenn ich stotterte, war ich glücklich. Nachdem ich das Wort Ich sagen gelernt hatte, hat man mich eine Zeit lang mit dem Wort Ich ansprechen müssen, weil ich nicht wusste, dass mit dem Wort Du Ich gemeint war, da ich doch Ich hieß. Und auch als ich das Wort Du schon verstand, tat ich eine Zeit lang, als wüsste ich nicht, wer gemeint sei. Weil es mir Vergnügen machte, nichts zu verstehen, so macht es mir dann auch Vergnügen, mich jedes Mal zu melden, wenn das Wort Du fiel. Wenn ich ein Wort nicht verstand, verdoppelte ich es. Und verdoppelte es noch einmal, damit es mir nicht mehr lästig fiel. Ich habe gesagt, Krieg, Krieg, Fetzen, Fetzen. Ich habe gesagt, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Fetzen, Fetzen, Fetzen, Fetzen. So habe ich mich an die Wörter gewöhnt. Ich habe zuerst eine Person gesehen. Später, nachdem ich schon diese eine Person gesehen hatte, habe ich noch mehrere Personen gesehen. Darüber habe ich mich nicht wenig gewundert. Einmal habe ich einen Satz nicht zu Ende sprechen können. Einmal habe ich als Einziger gelacht. Einmal habe ich mich auf eine Fliege gesetzt. Einmal hörte ich überall Mörder schreien, aber als ich nachschaute, fand ich nur eine geschälte Tomate im Abfalleimer. Auf einmal habe ich mich von der Einrichtung unterschieden. Schon mit meinem ersten Satz bin ich in die Falle gegangen. Ich kann mich verständlich machen. Ich denke, dass ich lange geschlafen haben muss, weil ich jetzt wach bin. Ich gehe zum Tisch und gebrauche den Tisch, aber siehe da, der Tisch besteht nach dem Gebrauch weiter fort. Dadurch, dass ich sage, der Stuhl ist harmlos, ist es mit der Harmlosigkeit des Stuhls auch schon vorbei. Ich fühle mich wohl, wenn die Tür, nachdem sie schon lange offen gestanden hat, endlich geschlossen wird. Ich höre auf große Entfernung Holz verwesen. Ich nehme nichts mehr wörtlich. Ich kann es nicht erwarten, aufzuwachen, während ich es früher nicht erwarten konnte, einzuschlafen. Ich bin zum Sprechen gebracht. Ich bin in die Wirklichkeit übergeführt. Hört ihr es? Hört ihr? Psst. Kann Kaspar sich wenigstens mit einer verkehrten Welt von Sätzen gegen verkehrte Sätze von der Welt behaupten? Oder kann Kaspar, indem er verkehrte Sätze verkehrt, wenigstens den falschen Schein der Richtigkeit von Sätzen vermeiden? Der Stuhl steht hier, der Tisch steht dort. Eigene Zukunft. Womit ich ausdrücken will, dass ich eine Geschichte erzähle. Ich möchte nicht älter sein, aber ich möchte, dass jetzt schon viel Zeit vergangen wäre. Womit ich ausdrücken will, dass ein Satz ein Ungeheuer ist. Womit ich ausdrücken will, dass Reden vorübergehend helfen kann. Womit ich ausdrücken will, dass jeder Gegenstand kitzlig wird, wenn ich erschrecke. Ich sage, ich kann mir vorstellen, jetzt überall zu sein, nur dass ich mir nicht vorstellen kann, wirklich doch zu sein. Womit ich sagen will, dass die Türklinken leer sind. Dazu bedarf es. Ich kann sagen, die Luft schnappt zu oder der Raum knarrt. Womit ich ausdrücken will, dass ich nicht weiß, wo ich die Hand hintun oder die Hand lassen soll. Während ich, wenn ich sage, dass ich nicht weiß, wo ich die Hand lassen soll, ausdrücken will, dass alle Türen mich nur unter dem Vorwand heranlocken, dass sie sich öffnen lassen. Welchen Satz ich in dem Sinne gebrauchen möchte, dass mir die Haare in den Tisch geraten sind, wie in eine Maschine, und dass ich skalpiert bin. Wörtlich, bei jedem neuen Satz wird mir übel. Bildlich, ich bin durcheinander gebracht. Man hat mich in der Hand. Ich schaue auf die andere Seite. Es herrscht eine unblutige Stille. Ich werde meiner nicht mehr los. Ich werfe den Hut auf den Fleischerhaken. Jeder Schemel hilft beim Sterben. Die Einrichtung ist wasserdicht. Die Möbel sind, wie sie sein sollen. Nichts ist offen. Der Schmerz wird absehbar. Die Zeit muss aufhören. Die Gedanken werden ganz klein. Ich habe mich selber noch erlebt. Ich leiste keinen nennenswerten Widerstand. Die Schuhe passen wie angegossen. Ich komme nicht mit dem Schrecken davon. Die Haut geht ab. Der Fuß schläft sich tot. Kerzen und Satzegel, Pferde und Eiter, Raureif und Ratten, Aale und Ölkrapfen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen, Ziegen und Affen. Wer ist Kaspar jetzt? Kaspar. Wer ist jetzt Kaspar? Was ist jetzt, Kaspar? Was ist jetzt, Kaspar? Kaspar. Ich bin nur zufällig ich. Kaspar von Peter Handke. Der Süddeutsche Rundfunk brachte das Stück in einer Stereofassung des Autors. Die Rollen und ihre Sprecher waren Kaspar, Ernst H. Hilbig, die Einsager Ingeborg Engelmann und Heiner Schmidt, der Ansager Peter Roggisch. Ton und Schnitt Walter Jost und Helga Richter, Regie Otto Düben. Das war das SWR2 Hörspiel am Sonntag, eine Produktion aus dem Jahre 1968.